Quanto tempo? Mensch, das letzte Live ist schon eine Weile her. Es fühlt sich sehr lang an für mich. Es ist so schön, wieder da zu sein. Lasst uns mal schauen, wer noch alles dazukommt. Okay, guys, we're just gonna wait a minute again to let people come in. So, wir werden jetzt noch ein bisschen warten, bis die Leute alle dazukommen. And we will get going. Und dann werden wir anfangen. Hello from Richmond, Virginia. Look at that. I was just in America yesterday. Ich habe nur Stadt zu Sohn, die Person, die Richmond. Wasn't so far away from Richmond either. Not that much too much to Richmond. I was in Atlanta and in Nashville. Ich war in Atlanta und Nashville. Okay, guys. Okay, pessoal. Okay, Leute. In my office to get a little bit better, better recording stuff and Instagram stuff. Wir richten gerade unser Büro ein, um die Aufnahmen und alles für Instagram besser zu machen. Wie ihr sehen könnt, haben wir einen besseren Hintergrund. Die Beleuchtung ist etwas besser. Daniel has room next to me. Und Daniel hat jetzt Platz neben mir. Fancy is an iPad. Und er hat jetzt ein iPad. So, if you can't hear us very well, let us know and we'll fix that too. Wenn ihr uns nicht gut hören könnt, dann sagt Bescheid, dann verbessern wir das auch noch. Wenn ihr uns nicht gut hören könnt, dann sagt Bescheid, dann verbessern wir das auch noch. Wenn ihr uns nicht gut hören könnt, dann sagt Bescheid, dann verbessern wir das auch noch. Yes, my son's wedding was beautiful, wasn't it? Ja, die Hochzeit meines Sohnes war wunderschön, nicht wahr? Und ich habe die Vermählung gemacht. Alle haben geweint. Kannst du das lesen? Klar kann ich das lesen, du nicht? Nein. Wir müssen für deine Augen beten. Ja, ich kann alles lesen. Auf jeden Fall, lasst mich erzählen, was passiert ist. Bianca, ich liebe dich, Mädchen. Heute haben wir Zeit verbracht, für EPS zu arbeiten und haben uns durch die Anmeldung gearbeitet. Bianca, sollen wir sie akzeptieren? Ja, Bianca, du bist dabei. Schau dir das mal an. So, lasst mich noch ein bisschen mit euch plaudern, bevor wir weitermachen. Es kommen immer noch Leute dazu. Ich bin mit meiner Frau nach Amerika geflogen, nach Atlanta. Wir sind dann zum Haus meines Sohnes gegangen, der in Atlanta wohnt. Und sind dann ungefähr 4 Stunden nach Nashville gefahren. Das erste Mal in einem Jahr und 2 Monaten, dass ich meine Jungs wiedergesehen habe. Und das erste Mal in circa 7 Jahren, dass ich meine Schwiegertochter und Nichte wiedergesehen habe. Die Hochzeit war klein gehalten wegen dem ganzen Corona-Chaos und jeder hat abgesagt. Aber es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe also die Zeremonie durchgeführt und ich habe meinem Sohn und meiner Schwiegertochter gesagt, wisst ihr was? Ich habe die Autorität, euch zum Mann und zur Frau machen. Oder auch nicht. Weil ich ein ordinierter Pastor in Amerika bin. Das heißt, dass ich die Autorität habe, die Papiere zu unterschreiben und sie legal zu Mann und Frau zu machen. Und ich habe die Papiere unterschrieben und meinen Sohn verheiratet. Es war eine wunderschöne Hochzeit. Alle haben sehr hübsch ausgesehen. Und wie ihr auf Instagram gesehen habt, sah Debbie herrlich aus. Es war eine sehr kurze Zeit. Wir hatten nur Freitag und Samstag zusammen und Sonntag sind schon wieder alle abgereist. Aber es war schön, mit der Familie zusammen zu sein. Aber Sonntagnacht, ich bin nicht allzu spät ins Bett gegangen. Denn ich wusste, dass ich schon um etwa 5 wieder aufstehen musste, um meinen Sohn und meine Schwiegertochter zum Flughafen zu bringen, damit sie in ihre Flittermochung fliegen konnten. Und so wie ich es immer gemacht habe, wenn ich ins Bett gehe, rede ich mit Jesus und verbinde mich mit der geistlichen Welt. Ich habe den Herrn gebeten, in der Nacht mit mir zu sprechen. Und mitten in der Nacht hatte ich eine prophetische Begegnung. Deshalb haben wir in diesem Live dieses Thema. Sofort, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, habe ich Thaisa, der sich um meinen Instagram-Account kümmert, eine Nachricht geschickt. Ich habe ihn gebeten, ein Kunstwerk über dieses Thema anzufertigen. Denn ich hatte diese prophetische Begegnung mit dem Herrn und er sagte mir, erzähle den Menschen, sich mit mir in Einklang zu bringen. Hi, girl. Wo ist Jerika? So the Lord spoke to me. Der Herr sprach zu mir. Und es war eine sehr starke Begegnung. Und er begann mit mir über göttlichen Einklang zu sprechen. Und hat über die gefährlichen Zeiten, in denen wir leben, gesprochen. Und Menschen, die nicht in göttlichem Einklang leben, werden schreckliche Zeiten erleben. Wisst ihr, viele Menschen glauben, dass wir mit all dem Corona-Chaos Schlimmes erlebt haben. Ich will das auch nicht kleinreden. Aber ich will dir sagen, das ist erst der Anfang der Geburtswehen. It's what Matthew chapter 24 and Luke chapter 21 is talking about. Darüber sprechen Matthäus Kapitel 24 und Lukas Kapitel 21. It's really, really something that has struck my heart. Wisst ihr, das hat wirklich mein Herz getroffen. When I prophesied the corona mess in April of 2019, als ich im April 2019 über das Corona-Chaos prophezeit habe, a big part of the prophecy was the church in Europe must prepare herself. War ein großer Teil der Prophetie, dass sich die Kirche in Europa vorbereiten muss. Ich habe dann etwa eine Stunde in einem Treffen auf Zoom verbracht mit Männern und Frauen Gottes aus Europa. Und auch von Österreich. Denn wir beten zusammen und fasten und versuchen herauszufinden, was wir tun können, um den Willen Gottes zu erfüllen. Wir haben uns über die derzeitige Lage unterhalten. Und wisst ihr was? Die Kirche in Europa hat sich nicht vorbereitet. And the Rafael takes care of my messages, he will pass it on to me. E o Rafael que cuida das mensagens no Instagram vai passar para mim. So anyhow, the church in Europe, they didn't prepare themselves. Yes, it is. Also, die Kirchen in Europa haben sich nicht vorbereitet. Jetzt wurden Leben und Kirchen erschüttert. I was at our EPS in Sao Paulo. Ich war vor etwa 2 Wochen auf EPS in Sao Paulo. Und dort gab Gott mir ein prophetisches Wort. Er sagte, dass sich Kirchen spalten werden. Innerhalb von 2 Tagen habe ich 2 Nachrichten bekommen. Eine aus Europa und eine aus Amerika von Pastoren, die mir erzählten, dass sich ihre Gemeinde gespalten hat. Mitten durch. Sie waren schockiert. Denn es waren großartige Gemeinden und das hätte keiner kommen sehen. Do you know what? Listen to me. There is a shaking happening right now that we better get ourselves ready quick. Und hör mir zu, genau jetzt geschieht ein Aufrütteln. Wir sollten uns besser vorbereiten und das schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit übrig. Wir müssen Gott in Einklang bringen. That's what happened to me in Southern Ireland. I woke up and God said, tell my people to align themselves. Tell my people to align themselves. Als ich Sonntagnacht aufgewacht bin, sprach Gott zu mir, sag meinen Leuten, dass sie sich mit mir in Einklang bringen sollen. Sag meinen Leuten, dass sie sich mit mir in Einklang bringen sollen. Das hat mich seit gestern Morgen beschäftigt. Und ich habe darüber nachgedacht, während ich unterwegs war und über den Tag immer wieder in meinen Gedanken. So, my friend, unless you really understand that we must align ourselves with God and His purposes, we will be in trouble. Mein Freund, wenn du nicht verstehst, dass wir uns mit Gott und seinem Willen in Einklang bringen müssen, dann werden wir in Schwierigkeiten sein. You know, I really sometimes there is a frustration in me, and I hope it's a divine frustration. Weißt du, manchmal ist da ein Frust in mir, und ich hoffe, es ist ein göttlicher Frust. You know, of course I understand the Old Covenant is gone and the Old Testament prophet doesn't exist. Natürlich verstehe ich, dass der alte Bund Vergangenheit ist und der alttestamentliche Prophet nicht mehr existiert. Das verstehe ich. But somehow I feel that over the last maybe 2-3 years that God has called me to be a prophetic voice that blows the trumpet in the nations. Aber irgendwie spüre ich, dass Gott mich seit den letzten 2-3 Jahren ruft, eine prophetische Stimme zu sein, die Trompete unter den Nationen bläst. The things that I've prophesied over the last years, over nations, over churches, over movements, they began to fulfill itself. Weißt du, die Dinge, die ich in den letzten Jahren über Nationen, über Kirche und über Bewegungen prophezeit habe, die haben angefangen, sich zu erfüllen. Like never before, and that's a word that I released in 2014. Die Kirche in Brasilien wird aufgerüttelt werden wie nie zuvor, und das Wort war von 2014. Now we're in the middle of something happened that was prophetically declared 6 years. Und genau jetzt sind wir inmitten dem, das vor 6 Jahren prophetisch gesprochen wurde. Aber hier ist die traurige Tatsache. Nur weil Zeit vergangen ist, hatten viele Christen die Einstellung, ach, es wird sowieso nicht passieren. Aber es geschieht. Und plötzlich sehen wir viele christliche Leben total erschüttert. Ich will dir mit all meinem Herzen zurufen, bitte, bring dich mit Gott und seinem Willen in Einklang. Bitte. Wie bringen wir uns nun mit Gott und seinem Willen in Einklang? Denn das ist eine wichtige Frage. Wenn das Audio nicht gut ist, dann sag bitte Bescheid, dann werden wir das korrigieren. Könnte sein, dass nur einer etwas nicht hört. So listen, I want to be sensitive to your problems. Eu quero estar sensível ao problema de vocês. But here's what I want you to understand. Ich möchte, dass du verstehst. The shaking is going to get much, much worse. Die Erschütterung wird noch viel, viel schlimmer werden. Viel schlimmer. Alles bereitet sich vor für die größte Erschütterung in der Geschichte der Menschheit. Bitte verstehe. Das ist der beste Moment für die Menschen, die sich mit Gottes Willen in Einklang gebracht haben. Und es ist der schlimmste Moment für die Menschen, die sich nicht mit Gottes Willen in Einklang gebracht haben. It is the best best moment for us who are willing to align themselves with God's purpose, but it's the worst moment for those who are not willing to align. Denke daran. Es ist der beste Moment für uns, die bereit sind, sich mit Gottes Willen in Einklang zu bringen. Aber es ist der schlimmste Moment für die, die nicht bereit sind, sich mit Gottes Willen in Einklang zu bringen. Wir haben die großartigste Möglichkeit, aber auch die herausforderndste Zeit und das gleichzeitig. Estamos indo para um dos momentos mais desafiadores ao mesmo tempo. Wisst ihr, heute haben wir uns mit unseren Freunden in Österreich unterhalten. Ich glaube, wir waren so um die 12 Leute. Und wir haben uns über Folgendes ausgetauscht. Wenn man jetzt schon Angst vor schwierigen Zeiten hat, was wird man dann in der nahen Zukunft machen? Was werden wir tun? Die Bibel sagt es ganz deutlich. Die Bosheit wird sich schrecklich vermehren. Das ist ganz deutlich. Die Bibel sagt sogar, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würden noch nicht einmal die Auserwählten es schaffen. Um deren Willen wird sie also verkürzt werden. Wie bringen wir uns also mit Gott und seinem Willen in Einklang? Da ist etwas, das mein Herz sehr betrübt. Und zwar Folgendes. Alle sagen, Reinhard, hilf mir, den Willen Gottes für mein Leben herauszufinden. I'm sure I've had not a single request more than helping people find the God given purpose. Ich bin mir sicher, dass keine einzige Frage öfter gestellt wurde als diese, den Willen Gottes für das Leben zu finden. It is unbelievable how many people have asked me this. Es ist unglaublich, wie viele Menschen mich das schon gefragt haben. What's my purpose? Give me a prophetic word. Pray for me. Hilf mir, meine Bestimmung zu finden. Was ist meine Bestimmung? Gib mir ein prophetisches Wort. Bete für mich. But do you know what's a shocking thing? Aber weißt du, was schockierend ist? Most people, when they think about God's purpose, they don't even think about God. Die meisten Menschen, die nach dem Willen Gottes fragen, fragen nicht einmal nach Gott. Sie denken dabei nur an sich selbst. Denk mal darüber nach. Sie reden von Gottes Willen, aber in Wirklichkeit geht es nur um sie selbst. Es geht nur darum, was kann ich tun? Was kann ich tun? Was kann ich tun? Nur darum geht es. God's purpose, that's your purpose. Das ist nicht Gottes Willen, das ist dein Wille. Menschen, die nicht verstehen, dass das ein Problem ist, werden riesige Probleme bekommen. Wisst ihr, die meisten Kirchen, die ich persönlich kenne, that are led by pastors who are horrifically self-centered and they build their own empire. So sind eigentlich Kirchen, die von Pastoren geleitet werden, die schrecklich egozentrisch sind und die das falsche Reich bauen. It's about me, my number, my church, me, my number, my church and my growth. Es geht um mich, meine Zahlen, meine Gemeinde, um mich, meine Zahlen, meine Gemeinde und mein Wachstum. You have not been created in God's image, the way you've been told. Lass mich dir etwas verraten. Du wurdest nicht nach Gottes Ebenbild erschaffen, wie es dir immer gesagt wurde. This whole idea that I have been created in God's image has in reality become a self-centeredness that is so contrary to the word of God. Dass diese ganze Idee, dass ich in Gottes Ebenbild erschaffen wurde, wurde in Wirklichkeit zu solch einer Selbstbezogenheit und ist das totale Gegenteil zu Gottes Wort. Gott sagte, lass uns Menschen nach unserem Ebenbild erschaffen, Männer und Frauen. Hör gut zu. Kein Mann und keine Frau wurden individuell in Gottes Ebenbild erschaffen. Wir, Plural, wurden in Gottes Ebenbild erschaffen. Wisst ihr, dieser ganze Egoismus, dass ich nach Gottes Ebenbild erschaffen wurde, daher habe ich eine Bestimmung, ich. Genau davon erzählt die Bibel, dass es passieren wird, bevor Jesus wiederkommt. Und das hört sich so schön, religiös und christlich an. Deine Bestimmung hat nichts mit dir zu tun. Es geht alleine um deinen Erschaffer. Es geht um ihn. Es geht nicht um dich, mein Freund. Das Erste, was wir verstehen müssen, wenn wir über göttlichen Einklang sprechen, ist völliges und radikales Vertrauen in den Herrn. Das kommt zuallererst dran. Wenn du nicht zu solch einem radikalen Vertrauen in den Herrn kommst, dann wirst du erschüttert werden. Und ich spreche von schrecklicher Erschütterung. Denn die ganze Welt wird erschüttert werden. Hebräer ist diesbezüglich sehr deutlich. Alles, was erschüttert werden kann, sodass das, was nicht erschüttert werden kann, übrig bleiben wird. Die Kirche wurde erschüttert. Die Wirtschaft wurde erschüttert. So viele Dinge um uns herum wurden total erschüttert. Denke mal darüber nach. Wenn du dich nicht Gott radikal übergibst und ihm vertraust, wirst auch du erschüttert werden. Du musst dich in der heutigen Zeit mit Gott in Einklang bringen, wie niemals zuvor. In diesem Leben geht es nicht um dich, mein Freund. Wenn du also versuchst, deine Bestimmung zu finden und es geht dabei nur um dich und dich und dich, das ist noch nicht einmal deine Bestimmung. Wie kann es bei deiner Bestimmung um dich gehen, wenn Jesus dich für sich selbst erschaffen hat? Wir haben solch eine perverse Vorstellung von Gottes Bestimmung. Solch eine perverse Vorstellung. Und alles wird so schrecklich erschüttert werden. Ich werde mal die Kommentare abstellen. Stell dir vor, Gott liebt uns so sehr, dass er uns warnt, uns vorzubereiten. Denn wenn wir erst einmal mitten in Erschütterung sind und alles um uns herum zerfallen wird, dann wird es zu spät sein. Du musst also an den Punkt des echten, radikalen Vertrauens in ihn kommen. Lass mich dir an dieser Stelle einen kleinen Hinweis geben. Du kannst ihm nicht vertrauen, während du dich auf dich selbst konzentrierst. Das funktioniert niemals. Denn so hast du keine Grundlage für Vertrauen. Wie wird mir meine Frau vertrauen können, wenn ich ein Leben total auf mich konzentriert lebe, nur an mich selbst denke und mich nicht um sie kümmere? Wie kannst du Gott vertrauen, wenn dein Fokus nur auf dir selbst liegt? Wie? Dein Herz wird dir sagen, dass du ihm nicht wirklich vertrauen kannst, denn du interessierst dich nicht wirklich für ihn. Wir haben uns von Gottes Herz so weit entfernt. Und ich glaube, dass Gott seine Braut zu sich zurückruft. Die Braut gehört dem Bräutigam. Sie gehört sonst zu keinem anderen. In der ganzen Welt verlieren gerade die Pastoren Kontrolle über ihre Schafe. Und das ist großartig. Vor ein paar Tagen hatte ich einen prophetischen Traum über eine der größten Kirchen in Europa und es war sehr beunruhigend. Es war so beunruhigend, denn die prophetischen Träume, die ich in 20 Jahren hatte, erfüllen sich nun alle. Ich habe sogar mit Debbie darüber gesprochen und sie gebeten, mir zu helfen, weil es mich so beunruhigt hat. Radikales und völliges Vertrauen in den Herrn ist unverzichtbar an diesem Punkt der Zeit. Das ist Teil des göttlichen Einklangs. Du kannst ihm aber nicht radikal vertrauen, es sei denn, du übergibst dich ihm völlig. Wie kannst du ihm vertrauen, wenn es in deinem Leben nur um dich geht? Jeden Tag müssen wir uns entscheiden, entweder in Menschen zu vertrauen oder auf Gott zu vertrauen. Lass mich dir von einer wahren Begebenheit erzählen. Vor einigen Jahren war ich in Polen. Am letzten Tag der Konferenz lief ich gerade aus dem Gebäude, als mir ein junger Mann hinterherlief. Er packte mich und er war sehr aufgewühlt. Er sagte, Reinhard, bete für mich. Ich fragte ihn, was möchtest du? Offensichtlich war er verärgert. Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich sehr gut. Du bist ein Prophet. Ich habe mir alle deine Botschaften im Internet angehört. Ich habe lange gebraucht, um hierher zu reisen, um Teil dieser Konferenz zu sein. Und ich habe versucht, so weit wie möglich vorne zu sitzen. Und ich habe dich beobachtet und darauf gewartet, dass du mir ein prophetisches Wort gibst. Ich vermute, dass ungefähr 800 Leute auf dieser Konferenz waren. Er sagte weiter, 3 Tage habe ich gewartet und du hast mir kein prophetisches Wort gegeben. Bete und prophezei jetzt für mich. Ich war überrascht. Er hatte zwar eine lange Reise hinter sich, aber was soll ich daran ändern? Warum gibt er mir dafür die Schuld? Ich habe also meine Hände aufgelegt und im selben Moment sprach der Heilige Geist zu mir und sagte Folgendes. Sage diesem jungen Mann, er hat sein Vertrauen in dich gesetzt und nicht in mich. Er hat mir nicht vertraut, dass ich mit ihm sprechen würde. Er nahm diese Reise auf sich, um von dir zu erwarten, was er eigentlich von mir hätte erwarten sollen. Deshalb habe ich ihm kein prophetisches Wort gegeben. Und ich verbiete dir, nun prophetisch zu ihm zu sprechen. Das habe ich ihm dann erzählt. Dieser Mann war sehr verärgert mit mir und zog von dann. Denk mal darüber nach, wie oft wir in Menschen vertrauen, obwohl wir unser Vertrauen auf Gott setzen sollten. Wer erfüllt dich emotional? Dein Mann, deine Frau, deine Freunde? Die Menge der Follower auf Instagram? Wer erfüllt dich? Denk mal nach. Wir haben unser Vertrauen für solch eine lange Zeit in Menschen gesetzt, mein Freund. Das funktioniert nicht mehr. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, dass ich in meinen ganzen 52 Jahren als Christ kein einziges Mal versucht habe, mich eigenständig mit einer wichtigen Person in Verbindung zu setzen. Kein einziges Mal. Die Pastoren um mich herum, mit denen ich Kirche gegründet habe, die haben das die ganze Zeit gemacht. Sie wollten mich mitnehmen. Lass uns zu dieser Konferenz gehen. Ich kenne jemanden. Der kann uns zu jemandem bringen, der kann für uns beten. Lass uns gehen. Weißt du was? Ich habe immer Nein gesagt. Nein, nein, nein. Ich werde nicht mein Vertrauen in Menschen setzen, obwohl ich es ausschließlich in Gott setzen soll. Ich sage dir, hier sind gerade viele Menschen, die zuschauen, die auf Menschen vertrauen, obwohl sie dieses Vertrauen in Gott setzen sollten. Und du wurdest sehr enttäuscht. Du bist nun verärgert, verwundet und verletzt. Und du gibst nun anderen Menschen die Schuld dafür. Du kannst nicht anderen Menschen die Schuld dafür geben, dass sie dich enttäuscht haben. Der Grund für deine Enttäuschung ist, weil du den Menschen dafür vertraut hast, wofür du Gott hättest vertrauen sollen. Das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Ich erwarte nichts von Menschen. Nichts. Wenn mir jemand etwas verspricht, weißt du, was ich in dem Moment mache? In meinem Herzen sage ich, okay, du schuldest mir gar nichts. Du schuldest mir nichts. Du versprichst es mir, aber du schuldest mir nichts. Denn wenn du dein Vertrauen auf Menschen setzt, anstatt dem Herrn, wirst du in der Zeit der Erschütterung in Schwierigkeiten sein. Bringe dich mit Gott in Einklang, indem du ihm völlig vertraust. Vertraue nicht auf Umstände. Vertraue dem Herrn. Es ist sehr interessant. In der Bibel steht, der, der den Wind und den Regen beobachtet, wird weder sehen noch ernten. Was geschieht dann? Die Menschen warten immer auf die Ankunft des perfekten Moments. Ach, wenn die Umstände passen, dann werde ich das tun. Wenn ich dann alles organisiert habe und die Umstände perfekt sind, dann werde ich Erfolg haben. Wir setzen unser Vertrauen also in Umstände und sind dann überrascht, wenn Dinge um uns herum erschüttert werden. Und dann sind wir überrascht, wenn wir erschüttert werden. Das Gebot der Stunde heißt göttlicher Einklang. Es ist egal, was die Umstände vermitteln und wie es um dich herum aussieht. Unser Vertrauen ist im Herrn, unabhängig von den uns umgebenden Umständen. Weißt du, Menschen sagen oft, wenn sich Dinge ändern, dann werde ich dies und jenes tun. Für dich, Reinhard, ist es einfach, aber meine Umstände... Nein, der Unterschied ist, dass ich auf den Herrn vertraue und du vielleicht nicht. Obwohl, ich hoffe ja, dass du es tust. Denkst du wirklich, dass meine Umstände immer perfekt sind? Natürlich nicht. Ich hatte viele Umstände in meinem Leben, die schrecklich waren. Du musst dich mit Gott in Einklang bringen und nicht auf die Umstände vertrauen. Vertraue auf den Herrn. Wie viele Menschen vertrauen auf Geld? Wenn die nur wüssten. Weißt du, was die Bibel sagt? Paulus gibt Timotheus eine Warnung. Er sagt, vertraue nicht auf die Ungewissheit des Reichtums. Weißt du, Reichtümer sind absolut ungewiss. Das Haus, in das du alles, was du hattest, investiert hast, könnte morgen schon von einem Feuer oder Erdbeben zerstört werden. Oder eine verrückte Person irgendwo auf der Welt drückt den falschen Knopf und wir haben einen Atomkrieg. Alles kann passieren. Hör zu. Wenn wir einmal gelernt haben, nur auf den Herrn zu vertrauen, dann kann uns nichts von den Dingen um uns herum erschüttern. Das ist die Zeit des göttlichen Einklangs, glaube mir, denn es wird noch viel schlimmer werden. Wenn du dich mit ihm in Einklang bringst, indem du ihm völlig vertraust, dann kann dich nichts, was passiert, erschüttern. Ich glaube Psalm 125, Vers 1, wenn ich mich recht erinnere. It says, those who trust in the Lord are like Mount Zion. Dort steht, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt. Daniel schaut, ob ich mich richtig an den Vers erinnere. Siehst du? Die dem Herrn vertrauen, können nicht erschüttert werden, mein Freund. Bring dich in Einklang. Denke daran, Nummer eins. Du musst die Vorstellung aus deinem Kopf bekommen, dass es bei Gottes Bestimmung um dich und deine großartigen Taten geht. Bei Gottes Bestimmung geht es um ihn groß zu machen, nicht um dich groß zu machen. Denke daran, Egoismus ist niemals Gottes Bestimmung. Ich als Individuum wurde nicht in Gottes Ebenbild erschaffen. Wir, Plural, sind in Gottes Ebenbild erschaffen worden. Durch die ganze Schrift hindurch ist es deutlich gemacht worden, dass es bei Gott um uns geht und nicht um mich individuell. Die Kirche ist ein Leib. Du allein bist nicht die Gemeinde. Wir sind die Gemeinde. Aber natürlich, das ist auch Teil davon, was in der letzten Zeit passieren wird. Das war Nummer eins. Aber schau, wie du dich noch mit Gott in Einklang bringen kannst. Du musst verstehen, in den Zeiten, in denen wir leben, ist das sehr wichtig. Hör dir diesen Vers sehr genau an. 2. Timotheus 3, Vers 1. Isso acontece quando o pai viaja para os Estados Unidos. Look at this scripture. Então, olha para esse... Schau dir diesen Vers an. This doesn't wake people up, then I don't know what will. Wenn das die Menschen nicht aufweckt, dann weiß ich nicht, was sie aufwecken kann. Dieses aber wisse. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Die Bibel sagt also, dass schreckliche Zeiten kommen werden. Warum erwarten wir dann, dass alles wunderschön und perfekt sein wird? Warum sind wir schockiert, wenn wir Korruption, Bosheit und Ungerechtigkeit sehen? Warum? Die Bibel erzählt doch davon, dass es passieren wird. Schau mal auf die allererste Stelle in der Bibel, die von den letzten Tagen spricht. Die Menschen werden selbstverliebt sein. Menschen werden egozentrisch und auf sich fokussiert sein. Schau mal. Wenn ich jetzt ankündige, dass ich morgen einen neuen Kurs herausgeben werde, der dir garantiert, 1 Million in nur 3 Monaten zu verdienen, dann verspreche ich dir, dass sich jeder diesen Kurs kaufen wird. Wenn ich aber sagen würde, dass ich morgen einen Kurs herausgebe, der dich darauf vorbereitet, den Tod eines Märtyrers für deinen Jesus zu sterben, wie viele würden Teil davon sein wollen? Überlege mal. Eines der Zeichen der letzten Zeit ist der Egoismus der Menschen. Das ist das Allererste. Hör zu. Wir müssen lernen, uns in Einklang zu bringen und selbstlos zu werden. Tu dir selbst einen Gefallen, mein Freund. Und wirf dich selbst vom Thron deines Lebens herunter. Das ist der größte Gefallen, den du dir selbst tun kannst. Egal, wo wir auf dieser Welt hingehen, es erfüllt sich gerade jetzt. Und es hört nicht in der Kirche auf. Ich mein. Es geht nur um mich. Wir fasten sogar, um mit Gott einen Deal auszuhandeln. Denk dir das mal. Wir verwehren unserem Körper Nahrung, damit wir etwas bekommen. Alles dreht sich um uns selbst. Natürlich, das sagt die Bibel über die letzten Tage. Und es ist unglaublich, wie es sich jetzt gerade vor unseren Augen erfüllt. Noch einmal zur Erinnerung. Als Gott mir den prophetischen Traum gab und mich mitten in der Nacht mit donnernder Stimme aufgeweckt hat und Folgendes sagte: Sage den Menschen, dass sie sich in Einklang bringen. Sage den Menschen, dass sie sich in Einklang bringen. Ich wünschte, ich könnte die ganze Woche Lives machen. Ich bin aber erst heute aus Amerika wiedergekommen. Und Donnerstag reise ich nach Europa. Ich habe nur 2 Tage zur Verfügung. Aber diese Lives werden gespeichert. Teile es mit so vielen Menschen, wie du kannst. Denn glaube mir, wenn die Zeit der Erschütterung beginnt, werden die ersten betroffenen Menschen die Egozentrischen sein. Du musst dich entscheiden. Willst du Teil der Erfüllung dieser prophetischen Schrift sein? Schau dir das Allererste an. Egoisten. Schau dir das Zweite an. Geldliebhaber. Ups. Überall um uns herum sehen wir genau das heutzutage. Ich. Und ich will dein Geld. Oh, Reinhard, du machst da Sachen und du nimmst Geld dafür. Ja, stimmt. Bring me one person. And I'm not saying this boastfully. Bring me one person that's more generous than me. Zeig mir eine Person, und ich meine das nicht prahlerisch. Zeige mir eine Person, die großzügiger ist als ich. Zeig sie mir. Zeig mir eine Person, die sich zum Ziel gesetzt hat, nur von 1% des Einkommens zu leben und 99% für das Königreich Gottes wegzugeben. Jeder, der mich wirklich kennt, der weiß, dass ich niemals mein Herz für die Liebe zum Geld öffnen werde. Niemals. Und ich verrate dir, warum. Ein Zeichen der letzten Tage sind Menschen, die Geld lieben. Und ich werde mich niemals mit Gott auf diese Weise in Einklang bringen. Eigentlich habe ich sogar 2 Gründe dafür. Um mich herum hat nichts wirklich Bestand. Nichts Materielles hat Beständigkeit. Die Bibel sagt, die Dinge, die wir sehen können, werden vergehen. Die Dinge, die wir nicht sehen, sind ewiglich. So, does it mean, like some people say, oh, Reinhard is a Franciscan, whatever you call it. Heißt das jetzt, dass ich ein Franziskaner bin, wie manche von mir behaupten? Er hat den Schwur der Franziskaner abgelegt. Natürlich nicht. Ich genieße die Dinge, die Gott mir gibt. Ich war gerade erst in Amerika. Wir haben zusammen mit meinen Kindern richtig lecker gegessen. Natürlich nicht. Aber ich sag dir etwas. Da ist ein riesen Unterschied zwischen genießen, was Gott dir gegeben hat, und lieben, was Gott dir gegeben hat. Love people always and use money. Never love money and use people. Liebe immer die Menschen und benutze das Geld. Liebe niemals das Geld und benutze die Menschen. Es ist ein Zeichen der letzten Zeit, dass Menschen andere Menschen benutzen und Geld lieben werden. Die Bibel sagt das uns ganz deutlich. Du musst also auf dein Herz wirklich gut aufpassen. Warum müssen wir auf unser Herz so gut aufpassen? Weil, glaube mir, Dinge erschüttert werden, und wenn wir uns nicht mit dem göttlichen Willen und Gottes Charakter in Einklang bringen, werden wir ebenfalls erschüttert werden. Denk mal darüber nach. Ich will nicht erschüttert werden. Weißt du, mir ist es egal, ob ich den Tod eines Märtyrers sterben werde. Das lässt mich kalt. Die können mir ein Gewehr an den Kopf halten und sagen, entweder du entsagst Christus oder wir drücken ab. Ich werde sagen, los, drück schon ab. Das alles macht mir keine Angst. Wie Paulus sagt, ich werde sogar für Christus sterben. Was ich aber nicht will, ist erschüttert werden, während ich noch hier auf dieser Erde lebe, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Du musst die Zeiten verstehen, in denen wir jetzt leben. Es sind schreckliche Zeiten und sie werden sogar noch schlimmer werden. Aber inmitten dieser bösen Zeiten werden diejenigen, die sich in Einklang gebracht haben, nicht erschüttert werden. Sie werden nicht von dem Chaos, das um sie herum geschehen wird, berührt werden. Sie werden das Licht heller scheinen lassen als jemals zuvor. Das Strahlen Gottes wird durch sie zu sehen sein. Denn sie haben verstanden, dass es bei Gottes Bestimmung nicht um sie selbst und um sie selbst und um sie selbst geht. Es geht alleine um ihn, ihn und ihn. Nur um ihn. In keinster Weise um uns. Weißt du, wenn du das mal verstanden hast und dein Leben damit in Einklang gebracht hast, dann siehst du, wie einmalig das Leben ist. Hör dir das an. In 52 Jahren mit Christus habe ich nie einen glücklichen, egoistischen Menschen gesehen. Niemals. Ich habe aber auch noch nie einen unglücklichen, selbstlosen Menschen gesehen. Niemals. Selbstlose Menschen sind zufriedene Menschen. Denn ihre Herzen haben Frieden gefunden. Wenn ich mal verstanden habe, dass ich in diesen schrecklichen Zeiten Frieden brauche, dann kann ich nicht egozentrisch leben. Hör mal, was Jesus gesagt hat. Inmitten der schwierigsten Zeiten im Leben seiner Jünger sagte er Folgendes. Lass dein Herz nicht beunruhigt werden. Daniel kennt es. Er ist mit mir schon überall hingereist und lebt hier in diesem Haus mit mir. Don't let your heart get trouble. Ich glaube, es ist schon seit 3 Jahren oder ein bisschen länger, dass Gott mir ständig sagt, lass dein Herz nicht beunruhigt werden. Weißt du, da sind viele Menschen um mich herum, denen etwas zustößt und ihre Herzen werden beunruhigt. So sehr beunruhigt. Kirchen spalten sich und die Pastoren flippen aus. Ich sage dir, es gibt so viele beunruhigte Menschen um mich herum und sie nennen sich Christen. Es ist wirklich traurig, was wir gerade sehen. Und das ist nicht nur in Brasilien, sondern weltweit, global. Natürlich wurde es schon in der Schrift erwähnt. Es steht dort geschrieben. Und die prophetischen Stimmen haben es uns erzählt, was passieren wird. Es ist an der Zeit für uns zuzuhören. Es ist an der Zeit für uns aufzuhören zu ignorieren und die Ohren für die prophetischen Stimmen zu spitzen. Es ist an der Zeit, uns mit Gott in Einklang zu bringen und aufzuhören, ihn mit uns in Einklang zu bringen. Stell dir mal vor, wir versuchen Gott mit uns in Einklang zu bringen, anstatt uns mit Gott in Einklang zu bringen. Wir haben aus Gott fast so etwas wie einen Weihnachtsmann gemacht. So in der Art, komm schon, tu etwas für mich. Gott hat alles durch Jesus vollbracht. Nun ist es an der Zeit, für dich mit ihm in Einklang zu bringen. Schau mal, was in 2. Korinther 5,15 steht. So that those who live no longer live for themselves, but for he who died for them. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Lasst uns in Einklang bringen. Lasst uns sagen, Herr, in Ordnung, egal was, wir geben uns dir hin. Es geht nur um dich. Eine dritte Sache, über die ich mit dir heute sprechen möchte, das ist dein Beweggrund. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen altem und neuem Bund. Eigentlich gibt es sogar viele Riesenunterschiede. Ich möchte dich ermutigen, meine YouTube-Videos anzuschauen. Ich möchte dich ermutigen, mein Buch Der neue Bund zu lesen. Es gibt so vieles von mir im Internet. Und das gratis. Genieße es. Lerne davon. Aber lass mich dir sagen, einer der gigantischsten Unterschiede zwischen altem und neuem Bund ist folgendes. Und es gibt nicht viele, die das verstehen. Im neuen Bund ist das Motiv sehr wichtig, aber im alten Bund war das Handeln sehr wichtig. So funktioniert das. Der alte Bund sagt, tu das Richtige und ich segne dich, tu das Falsche und ich werde dich verfluchen. Sehr einfach. Es ist eigentlich egal warum. Stehle einfach nicht und es wird dir gut gehen. Solange du also das Richtige tust, Gott also gehorchst, das ist das Wichtige. Aber schau mal, was die Bibel über den neuen Bund sagt. Nämlich folgendes. Paulus sagt zu den Korinthern, richte nicht vor der Zeit, denn wenn er, der gerechte Richter, kommt, wird er richten und die Motive und Absichten unserer Herzen offenbaren. Hör zu. Du kannst mich täuschen. Du kannst Daniel täuschen. Du kannst deinen Pastor täuschen. Du kannst deine engsten Freunde täuschen. Aber niemals kannst du Gott täuschen. Gott ist nicht so sehr beeindruckt von dem, was du tust. Er schaut direkt hinter dein Handeln, auf das Motiv deines Herzens. Das ist der Grund, warum ich viele der Marketingstrategien der Christen da draußen nicht leiden mag. Denn sie haben versteckte Gedanken und Motive. Hier ist das Ding. Sie haben unglaublichen irdischen Erfolg. Sie werden aber eine schreckliche himmlische Überraschung erleben, wenn sie vor Jesus stehen werden. Warum tust du das, was du tust? Das ist eine große Frage vor Gott. Warum? Tust du es für dich selbst? Tust du es, damit du Erfolg haben wirst? Tust du es, um einen Namen zu haben? Tust du es, um berühmt zu sein? Warum? Warum? Weißt du eigentlich, wie viele Pastoren ihre Gemeinde anlügen, wenn es um Geld geht? Es ist unglaublich. Ich saß schon mit so vielen Pastoren in Treffen zusammen und sie erzählen es ganz offen, dass sie es tun. Sie sagen, naja, wir brauchen das Geld. Wer kann sich am besten ausdrücken, um das Geld aus den Taschen der Leute zu bekommen, wenn es um das Opfer geht? Sie benutzen Bibelverse, um die Leute zu manipulieren und zu überlisten. Weißt du, ich glaube, dass da gerade viele falsche Propheten unterwegs sind. Ein falscher Prophet ist nicht jemand, der umhergeht und falsch prophezeit. Versteh das nicht falsch. Es kann jemand sein, der Dinge korrekt ausspricht. Sie prophezeien sogar genau das, was sie von Gott wirklich hören. Denn sie haben solch eine starke Gabe der Prophetie. Sie haben ihre Ohren sehr gut trainiert, um die geistliche Welt hören zu können. So werden wir dann getäuscht und wir sind davon beeindruckt. Ein falscher Prophet ist nicht jemand, der falsch prophezeit. Ein falscher Prophet ist jemand, der mit dem falschen Motiv prophezeit. Es geht um die Herzen, die in die Irre geführt wurden. Das ist die gefährliche Sache. Und es ist so gefährlich, denn unsere Motive des Herzens können so schnell in die falsche Richtung gehen. Warum tun wir das, was wir tun? Das ist eine super wichtige Frage vor Gott. Gott schaut also direkt durch unser Handeln hindurch, in unser Herz hinein. Stell dir mal vor, wie viele Menschen ich in meinem Leben getroffen habe, für die ich gebetet habe, mit denen ich geredet und interagiert habe. Da waren so viele Menschen, die zu mir kamen und Folgendes sagten. Hör mal, Reinhard, ich will so gerne reich sein, damit ich großzügig sein kann. Wenn du großzügig sein willst, warum willst du dann warten, bis du reich bist? Denk mal darüber nach. Großzügigkeit ist ein Motiv des Herzens. Wenn du mit 100 Euro nicht großzügig sein kannst, dann wirst du auch nicht mit 100 Millionen Euro großzügig sein. Denn deine Motive des Herzens sind anders. Wir täuschen uns selbst, täuschen die Menschen um uns herum. Und die ganze Zeit versuchen wir uns zu überzeugen, dass unsere Motive in Ordnung sind. Das zu tun, ist eine gefährliche Sache. Wenn du schlau bist und du dich wirklich mit Gottes Herz in Einklang bringen willst, und wenn dann die ganze Zeit der Erschütterung geschehen wird und du nicht erschüttert werden willst, dann tu Folgendes. Sag, Herr, bitte tu mir einen Gefallen. Weil du mich so sehr liebst, will ich nicht, dass meine Motive des Herzens sichtbar werden, wenn ich eines Tages vor dir stehe. Ich will, dass sie jetzt sichtbar werden. Das ist ein unheimliches Gebet. Das ist ein gefährliches Gebet. Bei diesem Gebet weißt du nie, was passieren wird. Aber es ist ein schlaues Gebet. Ein sehr, sehr schlaues Gebet. Warum ist es schlau? Wenn es versteckte Motive in deinem Herzen gibt, dann wirst du in Schwierigkeiten sein, wenn du vor Jesus stehst. Es ist viel besser, es jetzt herauszufinden, sodass du es ändern kannst. Wenn du nicht verstehst, dass du nicht im Einklang bist, wie willst du dich in Einklang bringen? Wenn du nicht mit Gottes Bestimmung in Einklang bist, wird es sehr wackelig werden für dich. Morgen werden wir weiter darüber sprechen, wie wir uns mit Gottes Bestimmung in Einklang bringen können. Danke, Leute, dass ihr euch meine Lives anhört. Danke, danke, danke. Danke, dass ihr auch meine Andachten anhört. Es macht uns wirklich Spaß, sie aufzunehmen. Mir machen die Lives Spaß und euch mein Herz mitzuteilen. Lass uns eine prophetische Stimme sein in dieser letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Denn glaube mir, es wird Erschütterung geben, bevor er wiederkommt. Er kommt bald wieder. Weißt du, was sehr interessant ist? Wir hatten heute ein Zoom-Treffen mit meinem Sohn Reini aus Polen. Es waren auch ein paar aus Österreich dabei. Wir haben über Strategien und Dinge gesprochen, die wir in Österreich tun wollen. Es ist wirklich sehr interessant, was in der Gemeinde passiert, für die Reini verantwortlich ist. Hör mal, was er erzählt hat. In den letzten Monaten haben 50% der Mitglieder die Kirche verlassen. Stell dir das mal vor. Es erzählte von Menschen, die schon Jahrzehnte Mitglied dieser Kirche waren. Und jetzt hört ihr mal Folgendes an. Die Kirche ist nicht kleiner, als sie vorher war. Stell dir das mal vor. Die Kirche hat damals nicht so viele Verlorenen erreicht. Die Hälfte der Menschen wurden erschüttert. Aber die, die nicht erschüttert wurden, die erreichen nun die Verlorenen und bauen das Königreich. Stell dir das mal vor. Das wird auf der ganzen Welt passieren. Die Kirchen werden erschüttert werden, Leben werden erschüttert werden, Christen werden erschüttert werden. Reini war von Anfang an erschlossen, in Einklang zu sein. Und nun geschehen gute Dinge. Du kannst die Zeiten, die vor uns liegen, nicht vermeiden. Keiner von uns kann sie vermeiden. Aber wir können uns in Einklang bringen und wir können uns vorbereiten. Morgen reden wir weiter. Danke!